Stück Dreck. Du hast nie daran gezweifelt, du dachtest, sie liebt dich. Du armes Schwein, sie schwor dir ewige Liebe. Doch jetzt sieh dich an,